Zum 22. Todestag des Präsidenten Kim Il-sung fand am 1. Juli im Hafen Wonsan eine Gedenkveranstaltung der Seeleute der Schiffe unter panamaischer Staatsflagge Kaishang und Zhongyou 57. Die Redner unterstrichen, dass das große Verdienst von Kim Il-sung um die Sache der Menschheit für die Souveränität und die Verteidigung des Friedens und der Sicherheit der Welt ewig sei. Weiter wurde ein Brief an Marschall Kim Jong-un angenommen.